Wenn der Heilige Geist ein Leben berührt, gibt es kein Zurück mehr. Er verändert, erneuert und salbt mit himmlischer Kraft. Doch diese Salbung kommt nicht ohne Preis. Sie verlangt völlige Hingabe, Verzicht und ein Herz, das bereit ist zu gehorchen. Selbst dann, wenn es bedeutet, die eigenen Träume loszulassen. Die Salbung ist wie ein Feuer, das alles Überflüssige verzehrt und nur das zurücklässt, was rein und Gott wohlgefällig ist. Viele sehnen sich nach der Salbung, aber nur wenige sind bereit, den Preis dafür zu zahlen. Sie wollen die Kraft, aber nicht das Kreuz. Sie vergessen, dass Jesus sagte, wenn jemand mir nachfolgen will, verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Matthäus 16, 24. Wahre Salbung ist nicht für die, die Anerkennung suchen, sondern für die, die dienen wollen. Sie ist nicht für die, die gesehen werden wollen, sondern für die, die Gott durch sich wirken sehen möchten. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist sanft, aber kraftvoll. Sie drängt sich nicht auf, sondern wartet darauf, eingeladen zu werden. Und wenn sie eintritt, verändert sie alles. Doch dafür muss man die Kontrolle abgeben und die Führung des Lebens in Gottes Hände legen. Man muss sagen, Herr, nicht mein Wille, sondern deiner soll geschehen. Lukas 22, 45. Die Salbung ist kein Selbstzweck, sondern ein Mittel, um Gottes Plan zu erfüllen. Sie befähigt, stärkt und leitet. Aber sie stellt auch in Frage, korrigiert und formt. Sie führt uns an Orte, von denen wir nie dachten, dass wir sie betreten würden, und lässt uns Dinge tun, von denen wir nie glaubten, dazu fähig zu sein. All das geschieht, damit der Name Jesu verherrlicht wird. Es gibt keine Abkürzungen zur Salbung. Sie ist die Frucht eines Lebens in Gebet, Fasten und Gehorsam. Sie ist das Ergebnis schlafloser Nächte, in denen man Gottes Angesicht sucht, von Tränen, die im Verborgenen vergossen werden und von schwierigen Entscheidungen, die im Glauben getroffen werden. Sie ist der Lohn derer, die durchhalten, auch wenn alles dagegen spricht. Der Heilige Geist ist keine unpersönliche Kraft, sondern eine Person, die Beziehung sucht. Er spricht, führt, tröstet und lehrt. Doch er wird auch traurig, wenn man ihn ignoriert. Deshalb ist es entscheidend, die Nähe zu ihm zu pflegen, auf seine Stimme zu hören und seiner Führung zu folgen. Wie geschrieben steht, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, für den Tag der Erlösung. Epheser 4, 30. Die Salbung ist wie ein kostbares Parfüm, das den Raum mit dem Duft Christi erfüllt. Doch damit dieser Duft freigesetzt werden kann, muss das Gefäß zerbrochen werden. Das bedeutet, den Stolz zu brechen, den Egoismus, die Selbstgenügsamkeit. Es bedeutet, anzuerkennen, dass wir ohne Gott nichts tun können. Gott beruft nicht die Fähigen, sondern befähigt die Berufenen. Er gebraucht irdene Gefäße, damit die überragende Kraft von ihm kommt und nicht von uns. Wie Paulus schrieb, wir aber haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. 2. Korinther 4, 7. Das erinnert uns daran, dass es bei der Salbung nicht um uns geht, sondern um ihn. Die Salbung führt uns dazu, so zu lieben, wie Jesus geliebt hat, so zu vergeben, wie er vergeben hat, und so zu dienen, wie er gedient hat. Sie verwandelt uns in sein Ebenbild, damit die Welt Christus in uns sehen kann. Aber das ist nur möglich, wenn wir für uns selbst sterben und für Gott leben. Wie Paulus sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Galater 2, 20. Die Salbung befähigt uns, die Kämpfe des Lebens mit Mut und Glauben zu bestehen. Sie gibt uns Kraft, den Versuchungen zu widerstehen, Weisheit für Entscheidungen und Frieden mitten im Sturm. Doch sie erinnert uns auch daran, dass der Sieg von Gott kommt und nicht aus unseren Fähigkeiten. Wie geschrieben steht, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Sacharja 4,6. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist das größte Geschenk, das wir empfangen können. Sie verbindet uns mit dem Himmel, lässt uns an der göttlichen Natur teilhaben und bereitet uns auf die Ewigkeit vor. Doch um diese Gegenwart zu bewahren, ist ein Leben in Heiligkeit nötig, Gehorsam gegenüber dem Wort und die Suche nach Gott mit ganzem Herzen. Wie Jakobus schrieb, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Jakobus 4,8. Die Salbung dient nicht zur Schau, sondern zur Auferbauung. Sie rüstet uns aus, um der Gemeinde zu dienen, die Verlorenen zu erreichen und Gott zu verherrlichen. Sie gibt uns Gaben, ruft uns aber auch zur Verantwortung. Wie Petrus schrieb, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. 1. Petrus 4,10. Die Salbung führt uns zu einem Leben mit Ziel, im Einklang mit Gottes Willen. Sie schenkt uns Richtung, Klarheit und Fokus. Doch sie fordert uns auch heraus, die Komfortzone zu verlassen, Gott zu vertrauen und Glaubensschritte zu wagen. So wie Abraham, der gehorchte, ohne zu wissen, wohin er ging, im Vertrauen auf Gottes Verheißungen, Hebräer 11,8. Die Salbung wird täglich erneuert, wenn wir Gott im Gebet suchen, sein Wort lesen, ihn preisen und so leben, wie die Schrift es uns lehrt. Wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, erkennen wir, dass wahre Veränderung im Inneren beginnt. Die Salbung, die uns umgibt, verwandelt unser Denken, heilt unsere Emotionen und zerbricht die unsichtbaren Ketten, die uns an die Vergangenheit fesselten. Es ist, als ob ein göttliches Licht die Seele durchdringt und die Dunkelheit von Zweifel, Schuld und Angst vertreibt. Der Heilige Geist bringt einen Trost, der mit nichts Irdischem vergleichbar ist. Er berührt Bereiche, die Worte nicht erreichen können. Es gibt eine tiefe Freiheit, die aus völliger Hingabe entsteht. Gott sucht keine äußere Fassade, sondern willige Herzen. Er freut sich, wenn wir bekennen, Herr, das ist mein Herz. Es ist nicht perfekt, es ist müde, aber es gehört dir. In diesem Moment geschieht etwas Übernatürliches. Der Friede, der alles Verstehen übersteigt, beginnt, die leeren Räume der Seele zu füllen. Es ist ein Friede, der nicht von Umständen abhängig ist, sondern von der realen Gegenwart Gottes in uns. Die Salbung, die wir empfangen, verändert uns nicht nur, sondern verbindet uns auch mit anderen durch eine Liebe, die das menschliche Verständnis übersteigt. Die Liebe Gottes beginnt durch unser Leben zu fließen wie ein Fluss, der Menschen erreicht, Wunden heilt und Beziehungen wiederherstellt. Diese Liebe, ausgegossen durch den Geist, vereint, was getrennt war, versöhnt, was unmöglich schien, und baut Brücken, wo zuvor nur Mauern standen. Der Heilige Geist ruft uns dazu, ein Leben in inniger Gemeinschaft mit Gott zu führen. Nicht nur eine wöchentliche Begegnung, sondern eine tägliche, beständige, lebendige Verbindung. An diesem geheimen Ort, wo wir uns in Aufrichtigkeit niederknien, besucht er uns mit Kraft und Zärtlichkeit. Und je mehr Zeit wir in seiner Gegenwart verbringen, desto ähnlicher werden wir Jesus. Die Salbung formt uns nach dem Bild dessen, der uns gerettet hat. Oft führt uns die Salbung auf Wege, die wir selbst nicht verstehen würden. Aber der Geist weiß, was er tut. Er flüstert unserem Herzen zu, vertraue mir. Und selbst wenn starke Winde wehen, spüren wir einen Mut, der nicht aus dem Fleisch kommt, sondern aus dem Himmel. Es ist die Kraft, die der Geist in uns erzeugt. Eine leise, aber unerschütterliche Kraft. Wenn wir den Sinn der Salbung begreifen, hören wir auf, menschliche Anerkennung zu suchen und wünschen uns nur noch Gottes Zustimmung. Wir wollen leben, um ihm zu gefallen, Werkzeuge in seiner Hand sein. Das Leben bekommt eine neue Bedeutung. Unsere Augen richten sich auf das Ewige und alles, was vorher groß erschien, verliert seinen Glanz vor der Herrlichkeit Gottes. Die Salbung lehrt uns auch zu warten, auf Gottes Zeit zu vertrauen. Es gibt Verheißungen, die auf sich warten lassen, aber der Geist schenkt uns lebendige Hoffnung, eine heilige Erwartung. Wie es in Römer 5,5 heißt, die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Diese Hoffnung trägt uns, und wenn sich die Salbung offenbart, wird alles um uns herum berührt. Die Atmosphäre verändert sich. Verhärtete Herzen brechen auf, Tränen, die seit Jahren nicht mehr flossen, beginnen zu rinnen. Es ist keine menschliche Emotion. Es ist der Geist Gottes, der das tut, was nur er tun kann. Das Innerste erreichen, befreien, erneuern. In solchen Momenten spüren wir den Himmel die Erde berühren. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist das kostbarste Gut, das wir haben. Er tröstet uns an schweren Tagen, stärkt uns in Kämpfen und führt uns, wenn wir keinen Weg sehen. Der Geist verlässt uns nie. Er ist treu. Selbst wenn wir schwach sind, bleibt er beständig und erinnert uns an die Liebe des Vaters. Die Salbung befähigt uns, mit wahrer Freude zu leben, nicht mit einer Freude, die von guten Momenten abhängt, sondern mit der Freude, die vom Geist kommt. Wie in Galater 5,22 steht, ist die Frucht des Geistes Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Diese Freude erfüllt sogar die dunklen Tage und lässt uns im Tal singen. Es gibt kein erfüllteres Leben als das, das vom Geist Gottes geführt wird. Er öffnet Türen, zeigt Wege auf und schützt uns vor gefährlichen Abkürzungen. Er offenbart uns, was wirklich zählt. Und wenn wir ihm folgen, gibt es kein Bedauern, nur Dankbarkeit. Denn jeder Schritt mit ihm ist voller Sinn. Gott ruft uns zu etwas Größerem als uns selbst. Er salbt uns für eine ewige Mission. Die Salbung ist kein Ziel, sondern ein Mittel. Sie ist das Siegel, dass wir ausgesondert wurden, um Einfluss zu nehmen, zu verändern, zu lieben. Sie ist das Zeichen derer, die zum Reich gehören. Diejenigen, die durch Gnade erreicht wurden und nun leben, um diese weiterzugeben. Der Heilige Geist will mehr als gelegentliche Besuche. Er möchte in uns wohnen, sein Zuhause machen, unser Führer, unser Freund, unser Ratgeber sein. Er steht an der Tür und klopft an. Wer öffnet, wird die Herrlichkeit erleben, Tag für Tag Seite an Seite mit Gott zu gehen. Und es gibt nichts Kostbareres als das. Und wenn dein Herz heute diesen Ruf spürt, verhärte es nicht. Lass den Geist dein Leben leiten. Er ist sanft, aber mächtig. Er ist liebevoll, aber bestimmt. Er ist heilig und dennoch nahe bei den Zerbrochenen. Fürchte dich nicht. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wenn der Geist Gottes Raum bekommt zu wirken, verwandelt er einfache Augenblicke in ewige Begegnungen. Seine Gegenwart ist wie ein sanftes Öl, das hinabfließt und tief in die Seele dringt, den unruhigen Geist beruhigt und etwas weckt, das lange geschlafen hat. Es ist unmöglich, von dieser Salbung berührt zu werden und derselbe zu bleiben. Da ist ein leiser, aber unwiderstehlicher Ruf, der uns näher an Gottes Herz zieht. Und je näher wir kommen, desto mehr offenbart er sich, desto mehr formt er uns, desto mehr verzehrt er uns mit seiner Liebe. Ein Leben erfüllt vom Geist besteht nicht aus großen Taten in den Augen der Welt, sondern aus kleinen Akten des Gehorsams. Es bedeutet, zu lieben, wenn man Grund hätte zu hassen, zu vergeben, wenn das Herz nach Rache schreit, sich zu beugen, wenn der Stolz einen aufrichten will. Der Geist lehrt uns, zuerst Kinder zu sein, bevor wir Diener sind. Er erinnert uns daran, dass wir geliebt sind, bevor wir gebraucht werden. Und diese Liebe, wenn sie verstanden wird, wird zur Grundlage für alles, was wir tun. Sie heilt uns von innen und macht uns zu Kanälen der Heilung nach außen. Die Salbung ist nicht auf Kanzeln, Mikrofone oder Scheinwerfer beschränkt. Sie zeigt sich in der Küche, bei der Arbeit, im stillen Zimmer. Sie offenbart sich in der Geduld, mit den Kindern, in der Fürsorge für Kranke, in einer aufrichtigen Umarmung für jemanden, der allein ist. Der Heilige Geist salbt die einfachen Momente mit ewiger Bedeutung. Er macht das Gewöhnliche außergewöhnlich, wenn wir es mit einem hingegebenen Herzen tun. Und es gibt ein wunderbares Geheimnis in all dem. Je mehr wir geben, desto mehr empfangen wir. Je mehr wir uns entleeren, desto mehr füllt er uns. Die Mathematik des Reiches folgt nicht der Logik dieser Welt. Großzügigkeit zieht Segen an. Zerbruch geht der Erhöhung voraus. Das Kreuz kommt vor der Krone. Wie in 1. Petrus 5,6 geschrieben steht, demütigt euch also unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch zur rechten Zeit erhöhe. Diese rechte Zeit gehört Gott und er kommt niemals zu spät. Wenn wir vom Geist gesalbt sind, hat Eitelkeit keinen Platz, denn wir wissen, alles ist durch ihn, von ihm und für ihn. Die Ehre gehört dem Herrn. Unser Teil ist es, zu gehorchen, zu vertrauen und auszuharren. Und selbst wenn wir keine sofortigen Ergebnisse sehen, bleiben wir standhaft, denn wir wissen, dass die mit Tränen begossene Saat mit Freude geerntet wird. Wie es in Psalm 126,5 heißt, die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten, die Ei. Salbung bewahrt uns nicht vor Kämpfen, aber sie gibt uns geistliche Waffen, um sie zu gewinnen. Sie bekleidet uns mit Autorität, dem Bösen zu widerstehen, stärkt uns gegen Versuchung und trägt uns, wenn die Seele schwach wird. Es gibt keinen Sturm, den der Geist nicht stillen kann, keinen Wüstenweg, den er nicht mit uns gehen würde. Er ist der Wind, der führt, das Feuer, das reinigt, das Wasser, das stillt. Deshalb müssen wir ein Leben tiefer Hingabe pflegen. Es geht nicht um Religiosität, sondern um Nähe. Die Schrift mit Hunger lesen, im Gebet aufrichtig sein, mit ganzem Herzen anbeten. Diese Gewohnheiten sind keine Last, sondern Quellen der Erneuerung. Sie sind wie Brunnen auf dem Weg. Brunnen, an denen wir Ruhe, Richtung und Kraft finden, um weiterzugehen. Die Salbung bringt uns in Einklang mit dem Himmel. Sie lässt uns Gottes Träume träumen, die Welt mit seinen Augen sehen, lieben, wie er liebt. Sie holt uns aus der Oberfläche und ruft uns in tiefere Gewässer. Und in diesen Gewässern entdecken wir, wer wir wirklich sind und wer er in uns ist. Die Angst verliert ihre Macht. Die Angst wird von Hoffnung verdrängt. Der Zweifel wird vom Glauben besiegt. Wenn du diese Gegenwart schon erlebt hast, weißt du, wovon ich spreche. Wenn nicht, dann ist heute der Tag, um zu rufen: Herr, salbe mein Leben. Mach Wohnung in mir. Der Heilige Geist widersteht keinem zerbrochenen Herzen. Er kommt, er besucht, er verändert. Und wenn er kommt, bleibt nichts, wie es war. Die Welt muss Christus in uns sehen. Dafür wurde uns die Salbung gegeben, um Licht in der Dunkelheit zu sein, eine Stimme in der Wüste, Trost im Chaos. Sie erinnert uns daran, dass wir Botschafter des Reiches sind, Boten der Hoffnung, Träger der Gnade. Und jedes Wort, jede Geste, jede Entscheidung kann ein Kanal sein, durch den Gott andere Leben berührt. Es geht nicht um Verdienst, sondern um Barmherzigkeit, nicht um Fähigkeit, sondern um Verfügbarkeit. Gott salbt die, die sich hingeben. Er salbt die, die sagen: Hier bin ich. Er salbt, damit sein Name verherrlicht wird, damit sein Wille geschieht, damit sein Reich komme. Es ist Zeit, auf diesen Ruf mit ganzem Herzen zu antworten. Wenn wir uns der Gegenwart des Geistes hingeben, beginnt er, uns auf Wege zu führen, die wir selbst niemals gewählt hätten. Doch genau dort finden wir Sinn und Erfüllung. Er ruft uns heraus aus der Komfortzone und führt uns an den Ort. Völliger Abhängigkeit. Dort lernen wir zu vertrauen, auch wenn wir nicht verstehen. Dort flüstert er in unser Herz: Du bist nicht allein. Ich bin bei dir. Und dieses Flüstern ist stärker als jeder Sturm. Der Geist salbt uns, um dem Druck standzuhalten, aber auch, um mitten im Druck aufzublühen. Er schützt uns nicht nur vor dem Feuer, er geht mit uns hinein. So wie bei den drei jungen Männern in Babylonien, die trotz Todesdrohung standhaft blieben und inmitten der Flammen von Gott selbst begleitet wurden. Daniel 3. Die Salbung ist keine Garantie für einen kampflosen Weg, sondern die Gewissheit göttlicher Gegenwart in jeder Schlacht. Es liegt eine Süße darin zu wissen, dass selbst wenn alle gehen, der Geist bleibt. Er ist der Freund, der nie verlässt, der Ratgeber, der immer die Wahrheit sagt, der Fürsprecher, der jede Träne kennt. In dieser innigen Beziehung werden wir innerlich gestärkt. Angst weicht dem Vertrauen. Unsicherheit wird durch Überzeugung ersetzt. Die Seele findet Frieden. Die Salbung bringt Gaben zum Vorschein, die lange geschlummert haben. Talente, von denen du vielleicht gar nichts wusstest. Der Geist weckt, was vergraben war. Belebt, was vergessen schien. Er verschwendet nichts. Selbst unsere Fehler verwandelt er in Zeugnisse. Selbst unsere Wunden werden zu Quellen der Heilung, wenn wir sie ihm übergeben. Und in diesem Prozess wird unsere Identität wiederhergestellt. Man kann diese Gegenwart nicht erleben und gleichzeitig an der Vergangenheit festhalten. Der Geist befreit uns von Schuld, reinigt uns von den Spuren der Sünde und kleidet uns in Gerechtigkeit. Wie in Jesaja 61,1 geschrieben steht, der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Freiheit auszurufen, den Gefangenen. Diese Salbung dient dazu, zu befreien und zu erneuern. Doch diese Freiheit ist nicht nur für uns selbst. Die Salbung, die wir empfangen, ist ein Auftrag. Wir sind berufen, eine Antwort zu sein. Nicht länger Zuschauer, sondern lebendige Werkzeuge in Gottes Hand. Die Welt dürstet nach Sinn, sehnt sich nach Frieden, hungert nach wahrer Liebe. Und wir sind gesalbt, Licht in der Dunkelheit zu bringen, Hoffnung in die Verzweiflung, Heilung in den Schmerz. Darum vernachlässige nicht, was der Herr in dich gelegt hat. Das Gefäß mag aus Ton sein, aber sein Inhalt ist ewig. Und täusch dich nicht. Wenn der Geist erfüllt, dann fließt er über. Die Menschen um dich herum werden es spüren. Sie werden die Gegenwart wahrnehmen, die in dir wohnt, den unerschütterlichen Frieden sehen, das Licht erkennen, das nicht verlischt. Nicht, weil du stark bist, sondern weil der Gott, der in dir lebt, es ist. Die Salbung bringt auch Unterscheidungsvermögen. In einer Welt voller Stimmen lehrt uns der Geist, die Stimme des Vaters zu hören. Er zeigt uns, was wahr ist, bewahrt uns vor Täuschung und führt uns mit Weisheit. Wie Jesus in Johannes 16,13 versprach, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Diese Führung von oben ist es, die uns auf dem Weg hält. Lebe nicht unter dem, was Gott für dich bereithält. Die Salbung ist kein spiritueller Luxus. Sie ist eine Notwendigkeit für alle, die den göttlichen Zweck ihres Lebens voll erfüllen wollen. Sie stärkt uns, um durchzuhalten, füllt uns, damit wir weitergeben können, und leitet uns, damit wir gehorsam sind. Und je mehr wir uns dem Herrn hingeben, desto mehr gießt er über uns aus. Nicht wegen unseres Verdienstes, sondern aus Gnade. Wenn dein Herz nach mehr dürstet, dann wisse, dass dieses Verlangen nicht leer ist. Es wurde von Gott selbst in dich gelegt. Und er verspricht, ich will meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Joel 2,28. Diese Verheißung gilt nicht nur einigen Auserwählten. Sie gilt allen, die glauben. Sie gilt mir. Sie gilt dir. Sie gilt jetzt. Der Heilige Geist ist nicht fern. Er steht an der Tür deines Herzens und klopft an. Er kommt nicht mit Last, sondern mit Leben. Nicht mit Schuld, sondern mit Gnade. Er verlangt keine Perfektion, sondern Hingabe. Er erwartet keine Leistung, sondern Aufrichtigkeit. Und wenn du Ja sagst, selbst wenn es nur ein Flüstern ist, kommt er mit dem ganzen Himmel dir entgegen. Verhärte also dein Herz nicht. Heute ist die angenehme Zeit. Heute ist der Tag erfüllt, vom Geist zu leben, mit ihm zu gehen, von ihm abhängig zu sein und so ein Leben zu erfahren, das nicht nur existiert, sondern mit ewigem Sinn durchdrungen ist. Ein Leben, in dem jeder Atemzug ein Akt der Anbetung ist und jeder Schritt von der Hand des Vaters geführt wird. Wahre Salbung beschränkt sich nicht auf die Manifestation von Gaben. Geistliche Gaben sind wunderbare Gaben des Geistes. Sie bauen auf, stärken und bringen das Reich zum Ausdruck. Doch die Salbung geht über das Tun hinaus. Sie berührt das Sein. Während Gaben auch inmitten von Unreife wirken können, ruht die Salbung nur auf einem hingegebenen Herzen. Gaben können bewegen, die Salbung verwandelt. Und wahre Verwandlung geschieht nur dort, wo fortwährende Intimität mit Gott besteht. Es ist möglich, Gaben zu haben und dennoch keine Gemeinschaft zu pflegen. Es ist möglich, Wunder zu vollbringen und trotzdem fern vom Herzen des Vaters zu sein. Jesus warnte in Matthäus 7,22-23. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Und dann werde ich ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Das Problem war hier nicht das Fehlen von Gaben, sondern das Fehlen von Beziehung. Wahre Salbung entsteht aus Gemeinschaft. Sie ist der Ausdruck der Gegenwart Gottes in uns. Heiligkeit ist keine Last, sondern ein Weg zur Freiheit. Sie ist nicht das, was uns bei Gott annimmt. Sie ist das Ergebnis davon, dass wir bereits angenommen sind. Wenn die Salbung auf einem Leben ruht, prägt sie das Verhalten, verändert die Worte und reinigt die Absichten. Der Heilige Geist salbt nicht zur Schau, sondern zur Reinigung, zur Ausrichtung, zur Angleichung an das Bild Christi. Römer 8,29 erinnert uns, damit sie dem Bild seines Sohnes gleichförmig seien. Die Salbung macht uns Jesus ähnlich. Während die Gaben zeigen, was wir tun, offenbart die Salbung, wer wir sind. Und Gott interessiert sich mehr für unseren Charakter als für unsere Leistung. Der Himmel ist nicht beeindruckt von Talent, sondern erfreut sich an zerbrochenen Herzen. Den Demütigen und Zerknirschten im Geist und den, der vor meinem Wort zittert, den will ich ansehen. Jesaja 66,2. Die Salbung ruht auf denen, die danach leben, dem Herrn zu gefallen, selbst im Verborgenen. Wahre Salbung zieht die Gegenwart Gottes an und mit ihr kommen heiliger Respekt, Ehrfurcht, Tiefe. Wo der Geist regiert, ist kein Platz für Stolz, kein Raum für Eigenlob, kein Wettstreit, kein Vergleich. Es bleibt nur die Gewissheit. Alles ist für ihn. Alles kommt von ihm. Alles geht zu ihm zurück. Die Salbung bringt das Ego zum Schweigen und erhebt Christus. Heiligkeit und Gemeinschaft sind die Säulen, die eine bleibende Salbung tragen. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Hingabe. Ein geweihtes Leben ist kein fehlerfreies Leben, sondern ein Leben, das bei jedem Stolpern zum Kreuz eilt. Dort, an diesem Ort täglicher Übergabe, findet der Heilige Geist Raum zu wirken, zu reinigen, zu erneuern. Und je mehr Raum er findet, desto mehr erfüllt uns seine Gegenwart. Deshalb haben manche Gaben, aber nur wenige tragen eine gesalbte Atmosphäre. Der Unterschied liegt im Verborgenen. Die Salbung wird kultiviert, wenn das Licht aus ist, wenn niemand zusieht, wenn die Seele nackt vor dem Vater steht. Sie wächst im stillen Gebet, im hungrigen Lesen des Wortes, im Fasten, das nicht nach Ergebnissen sucht, sondern nach Nähe. An diesem Ort gießt Gott aus, was das menschliche Auge nicht sieht, aber was der Himmel erkennt. Und das Ergebnis eines gesalbten Lebens ist nicht nur innerlich, es zeigt sich in allem. In der Art, wie wir mit Menschen sprechen, wie wir die lieben, die uns verletzen, in der Geduld mitten im Chaos, in der Treue ohne Beifall. Die Salbung bestätigt, was unsere Lippen bekennen. Sie ist der Duft des Himmels auf Erden, der überall Spuren der Gnade hinterlässt. Diese lebendige und reale Gegenwart des Geistes ist das, wonach die Welt sich sehnt. Nicht nach Reden, nicht nach Formeln, sondern nach Menschen, die die Herrlichkeit Gottes im Alltag tragen. Deshalb sagte Paulus in 1. Korinther 2,4, meine Rede und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Die Kraft kommt nicht aus Beredsamkeit, sondern aus der Salbung, die auf den Zerbrochenen ruht. Möge dein Rufen nicht nur nach Gaben sein, sondern nach der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Möge dein Verlangen ein Leben sein, in dem der Geist in jedem Detail wirken kann. Denn wo er Raum findet, da bewegt er sich. Wo Reinheit ist, da offenbart er sich. Wo Ehrfurcht ist, da ist Herrlichkeit. Die Salbung ist das Siegel, dass wir zum Himmel gehören. Und dieses Siegel zeigt sich in der Art, wie wir leben, wie wir lieben und wie wir gehorchen. Wenn diese Botschaft zu dir gesprochen hat, wenn der Geist gerade über deine Seele weht, dann verhärte dein Herz nicht. Jetzt ist die Zeit, Gott mit Leidenschaft zu suchen. Tauche tiefer, weihe dich neu, kehre zurück zur ersten Liebe, pflege die Gemeinschaft. Lass zu, dass die Salbung Gottes dein Innerstes formt, bis Christus in dir Gestalt annimmt. Die Salbung ist zu kostbar, um sie leichtfertig zu empfangen. Sie ist nicht das Ergebnis von Talent, Ausstrahlung oder Wissen. Der Preis der Salbung wird durch völlige Hingabe bezahlt. Es ist der Moment, in dem du zu Gott sagst, nimm alles, was ich bin, alles, was ich habe, alles, was ich träume. Tu deinen Willen in mir, auch wenn es mich alles kostet. Dieser Preis ist nicht symbolisch. Er bedeutet echten Verzicht. Du gibst die Kontrolle ab, deine Prioritäten, deine persönlichen Ambitionen. Und diese Hingabe geschieht nicht nur einmal. Sie ist täglich, fortlaufend, bis nichts in dir mehr dem Willen Gottes widersteht. Der Preis der Salbung führt durch Einsamkeit. Oft wirst du gerufen, Wege zu gehen, die andere nicht verstehen. Freunde ziehen sich zurück. Türen schließen sich. Einladungen bleiben aus. Nicht, weil du etwas falsch gemacht hast, sondern weil Gott dich absondert. Die Salbung verlangt Weihe und Weihe erfordert Rückzug. So wie Mose allein auf den Berg stieg, um Gott zu begegnen, müssen auch die, die die Gegenwart des Geistes tragen wollen, lernen, seine Stimme im Schweigen zu hören. Auch das Leid gehört dazu. Die Salbung bewahrt, nicht vor Schmerz, sie heiligt ihn. Die Gesalbten kennen tiefen Zerbruch. Sie gehen durch Wüsten, Prüfungen, Nächte voller Tränen. Nicht als Strafe, sondern weil Gott etwas Ewiges in ihnen formt. Er schleift, er gestaltet, er entfernt, was nicht nützt. Wie Gold, das im Feuer geläutert wird, leuchtet die Salbung umso mehr nach dem Schmelzofen. Wer diesen Prozess nicht versteht, läuft Gefahr, auf halbem Weg aufzugeben. Der Preis schließt auch radikalen Gehorsam ein, auch wenn es keinen Sinn ergibt, auch wenn es das Ego verletzt, auch wenn es alles kostet. Gott prüft Herzen, er testet Absichten. Und wer in den kleinen Anweisungen des Himmels treu ist, dem vertraut er mehr an. Wie Abraham, der nicht zögerte, Isaak zu opfern, sind die Gesalbten diejenigen, die alles auf den Altar legen. Die Salbung ruht nicht auf dem Eigenwilligen, sondern auf dem Gehorsamen. Ein weiterer Preis ist der Verzicht auf Selbstverherrlichung. Die Salbung kann nicht mit dem Wunsch nach persönlichem Ruhm koexistieren. Der Heilige Geist teilt den Thron nicht mit dem Ego. Deshalb muss Gott den Stolz behandeln, bevor er das Öl ausgießt. Viele halten diesen Prozess nicht aus. Sie wollen gebraucht werden, aber nicht geformt werden. Sie sehnen sich nach der Bühne, aber nicht nach der stillen Kammer. Die Salbung ist für die, die gelernt haben, sich in Gott zu verbergen, für die, die erkannt haben, dass die Ehre vom Herrn kommt, nicht von menschlichen Plattformen. Auch Reinheit ist notwendig. Der Heilige Geist ist heilig. Er ruht nicht auf ungebeichteter Sünde, nicht auf einem geteilten Herzen, nicht auf einem Leben am Rand des Abgrunds. Heiligkeit ist nicht nur eine Voraussetzung, sie ist eine Folge der Gegenwart Gottes. Wer nach der Salbung strebt, muss über seine Worte, Gedanken und Absichten wachen. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern weil er dem Geist gefallen will, der in ihm wohnt. Am Ende ist der Preis der Salbung ein Leben, das einem selbst nicht mehr gehört. Wie Paulus in 1. Korinther 6, 19, 20 schrieb, ihr gehört nicht euch selbst, ihr seid teuer erkauft. Wer gesalbt ist, weiß, dass sein Leben Eigentum des Himmels ist. Seine Schritte werden vom Geist geleitet, seine Entscheidungen geschehen. Im Gebet, seine Zeit, seine Ressourcen, seine Talente, alles gehört dem Herrn. Das ist der Preis. Doch wer ihn bezahlt, bereut es nie. Denn die Gegenwart Gottes ist unendlich kostbarer als alles, was diese Welt je bieten kann.